die es wirklich in diesem Raum ist, ist seine Liebe, ist seine Gegenwart so stark. Und lass dich einfach füllen von dieser Liebe, lass dich füllen von diesem Liebestrom. Ja? Er möchte dir ganz besonders heute begegnen und dich auffüllen mit seiner Liebe, mit seiner Liebe. Weil in seiner Liebe ist alles, in diesem Liebestrom ist alles, was du brauchst. Und er schwemmt alles weg. Er schwemmt alles weg, was vielleicht noch in deiner Seele ist. Ja, was du vielleicht noch rumträgst. Er schwemmt alles weg. Halleluja. Dieser Liebestrom fließt durch dich. Er fließt durch dich. Oh, er fließt durch dich. Und weißt du, Jesus liebt dich so, so, so, so sehr. Und ich habe vorher im Lobpreis gesehen, die verschiedenen Stationen. Ja, von der Kreuzigung letztendlich, ja, wie er bei Pilatus stand. Wie er dann freigegeben wurde zur Geißelung. Wie er geschlagen wurde, gegeißelt wurde. Ne? Und das war nicht so ein paar kleine Schlägchen, sondern er war blutüberströmt. Er war blutüberströmt. Die Hautfetzen haben weggehangen. Ja, eine Dornenkrone wurde ihm dann aufgesetzt. Sie haben ihn verhöhnt. Danach haben sie ihm das Kreuz gegeben zum Tragen. Bis sie ans Kreuz ihn hingenagelt haben, ihn aufgestellt haben. Jesus, der Herr über allem, der Himmel und Erde erschaffen hat, der es nur gut gemeint hat mit den Menschen. Man hat ihn ans Kreuz gehangen. Voller Leid. Er hat deine Krankheit, deine Schuld, alles getragen am Kreuz. Er hat gelitten. Er hat Blut geschwitzt. Ich glaube, es gab kein Teil an seinem Körper, was nicht wehgetan hat. Er war zerfetzt. Und weißt du dann? Dann habe ich gesehen, wie er zu jedem Einzelnen zu uns hingegangen ist. Und er hat gesagt, es war ihm wert. Es war ihm wert, genau das zu tragen wegen dir. Es war ihm wert. Es war ihm wert, weil er dich gesehen hat. Er hat dich gesehen. Er hat dein Herz gesehen. Er hat dich gesehen, wie kostbar du vor ihm bist. Er hat dich gesehen, wie ein Meisterstück, das er erschaffen hat. Er hat dich gesehen, was er alles in dich hineingelegt hat. Er hat dich gesehen und hat gesagt, es war wert, es alles zu tragen für dich und für mich. Es war es wert. Es war es wert, es alles zu tun. Und du bist so kostbar vor seinem Auge. Du bist so kostbar. Seh dich so kostbar vor ihm. Er hat sich erniedrigt, damit du hochgehoben wurdest. Oh, und weißt du, er möchte wirklich gerade jetzt so sehr seine Liebe zeigen, dein Herz berühren. Er wünscht sich so sehr diese Gemeinschaft mit dir. Er wünscht sich so sehr, mit dir vorwärts zu gehen. Er wünscht sich so sehr, mit dir Freude zu haben, Beziehung zu haben. Er wünscht sich so sehr, dich noch weiter reinziehen zu dürfen in dieses Vaterherz. Lass es heute Morgen zu. Lass es heute Morgen zu. Lass dich noch weiter reinziehen. Lass dich noch weiter reinnehmen in dieses Vaterherz. Er liebt dich, er ist für dich. Da ist mehr von ihm. Da ist mehr da für dich. Lass es einfach zu. Lass es zu. Lass es zu. Lass es zu. Oh, und ich sehe wirklich, wie er umhergeht. Wie er zu jedem Einzelnen sagt, du bist es mir wert gewesen, dass ich für dich am Kreuz gestorben bin. Du bist es mir wert gewesen für all die Qual und all das Leid. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Durchspül jedes Herz, jede Seele. Nimm alles Leid weg, was vielleicht noch ist. Ich danke dir, dass jede Krankheit weicht, weil du da bist. Jedes Gebrechen. Halleluja. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Und ich sehe auch wirklich jetzt, wie wirklich der Herr die Herzen berührt, ja, die Herzen berührt. Und wie wirklich die Menschen, ihr auch am Livestream, wie wirklich euer Herz aufgemacht habt und ihr gesagt habt, ja, Herr, nimm jede, vielleicht wo noch eine Tür verschlossen war, ich öffne jede Tür für dich, komm du ganz herein, komm du ganz herein. Und ich sehe einfach jetzt auch gerade jetzt, wie Neues entsteht in deinem Leben, ja. Ich sehe einfach, ich habe so bildlich gesehen, ja, wie Jesus einfach so gegossen hat und eine neue Blume daraus gewachsen ist. Und ich sehe wirklich Neues aus dir hervorkommen, ja. Da ist Neues in dir drin, da geht Neues auf, ja, Zurüstung jetzt auch gerade. Zurüstung, ja. Und Jesus hat so, ja, sein Herzensanliegen für heute Morgen ist, glaube ich, wirklich auch, tritt in das vollbrachte Werk rein. Lass es nicht umsonst gewesen sein. Lass es nicht umsonst gewesen sein, dass er am Kreuz gestorben ist, sondern tritt in das vollbrachte Werk ein. Tritt da rein, ja, und sag, Herr Jesus, hier bin ich. Benutz mich, gebrauch mich. Gebrauch mich genau da, wo du mich hingestellt hast. Gebrauch mich noch mehr in meinem Umfeld. Gebrauch mich noch mehr an meiner Arbeitsstelle. Gebrauch mich noch mehr in meinem Dienst. Gebrauch mich und ich gehe ganz in dieses vollbrachte Werk hinein. Ich gehe ganz hinein, ja. Lass es zu und sag jetzt wirklich in dem Moment, gebrauch mich. Lass es uns zusammen sagen. Gebrauch mich, Herr Jesus. Gebrauch mich, Herr Jesus. Gebrauch mich und da ist mehr. Da ist mehr. Wirklich ein in dieses vollbrachte Werk. Tritt ein in dieses vollbrachte Werk. Ich sehe wirklich, wenn du da eintrittst, ja, mit deinem ganzen Herz und sagst, ja, gebrauch mich, Herr Jesus. Ich sehe wirklich, wie Sieg da ist, wie Durchbruch da ist in deinen Situationen, wie neue Freude reinkommt in dein Leben, wie neue Leichtigkeit reinkommt in dein Leben. Wo du dich heute abgemüht hast, ja, da kommt Leichtigkeit rein, da kommt neue Frische rein, da ist alles, was du brauchst. Tritt einfach ein. Jesus hat es vollbracht. Alles. Tritt hinein in dieses vollbrachte Werk und du wirst merken, wie dich dieser Strom einfach mitnimmt. Du machst alles neu. Du machst alles neu. Du machst alles neu in unserem Leben. Du machst alles neu. Du machst alles neu in deinem Leben. Du machst alles neu. Du machst alles neu. Du machst alles neu in unserem Leben. Du machst alles neu. Du machst alles neu. Du machst alles neu in meinem Leben. Oh, und jetzt lasst uns wirklich Jesus einen Applaus geben. Er hat alles vollbracht. Er hat es vollbracht für dich und mich, ja. Lasst ihm wirklich voller Dankbarkeit einen richtig lauteren Applaus noch geben. Da ist mehr. Woo! Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Du hast vollbracht. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr Jesus. Halleluja. Halleluja. Amen. Und jetzt darfst du noch, wenn du zum Platz gehst, darfst du noch zu deinem Nachbarn sagen, es ist vollbracht. Wow. Halleluja. Wow. Wow, Gott ist gut. Halleluja. Preist den Herrn. Danke noch für eure Gebete für die Schweiz. Gestern waren wir ja den ganzen Tag in der Schweiz im Campus Zursee. Das ist so in der, ungefähr in der Mitte der Schweiz, also deutlich südlich von Zürich. Und wir hatten eine ganz, ganz starke Zeit. Die Gegenwart Gottes war so mächtig. Die Menschen wurden so berührt. Auch Wunder sind passiert. Es war einfach ein herrlicher Tag, wirklich in der Gegenwart Gottes. Wir haben ein paar Fotos, glaube ich, auch da von, genau, das war mit Schweizer Fahne. Halleluja. Preis den Herrn. Okay. Genau. Okay. Genau, das war die Bühne. Ja. Halleluja. Danke, Jesus. Preis den Herrn. Halleluja. Wenn wir hier gerade den Sternenhimmel im Hintergrund haben, wollte ich euch noch zum Anfang einen kleinen Witz erzählen. Und zwar ein Astronomiestudent, ein Theologiestudent und ein Technikstudent gehen gemeinsam zelten. Und mitten in der Nacht weckt der Technikstudent die anderen beiden Studenten und zeigt auf den wunderbaren Sternenhimmel und fragt die anderen beiden und sagt, was sagt euch das? Der Astronomiestudent sagt, oh, das sagt mir, dass es im Universum 70 Trilliarden Sterne gibt und 200 Milliarden Galaxien. Und der Theologiestudent, was sagt dir das? Er sagt, das sagt mir, das Universum ist so unendlich groß und Gott ist noch größer und wir als Menschen, wir sind klein in Bezug auf diesen riesigen, gewaltigen Gott. Und dann sagen die beiden und dann, zu dem Technikstudenten und sagen, und was sagt dir das? Er sagt, überlegt er kurz, schaut nach oben und sagt, also mir sagt es, dass jemand unser Zelt geklaut hat. Halleluja. Preis den Herrn. Und jetzt gehen wir zusammen ins Wort Gottes rein. Galater 5, Vers 6, das passt zu dem, was der Christian gerade schon gesagt hat in der Überleitung, was einfach im Raum ist, auch total. Galater 5, Vers 6, da heißt es, denn in Christus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Mit anderen Worten, hier schildert Paulus das Geheimnis der Kraft Gottes. Worin liegt die Kraft Gottes? Er sagt es hier, die Kraft liegt im Glauben. Der Glaube hat die Kraft. Ja, das Evangelium ist die Kraft Gottes, jedem, der daran glaubt, sagt Römer 1, Vers 16. Die Kraft Gottes ist der Glaube. Und gleichzeitig sagt Paulus, der Glaube wird wirksam durch die Liebe. Amen. Das heißt, die Kraft Gottes, die im Glauben liegt, wird aktiviert, kann man auch sagen, durch die Liebe. Ich glaube, ihr Lieben, dass Gott in dieser Zeit wirklich möchte, dass unser Glaube so abhebt wie noch nie zuvor. Amen. Ich glaube, dass er uns wirklich abheben lassen möchte in einer neuen Dimension von Glauben, weil Glaube versetzt bekanntlich, nicht nur sprichwörtlich, sondern wörtlich in der Bibel, versetzt Berge. Amen. Wenn du zu diesem Berg sprichst, hat Jesus gesagt, hebe dich hinweg und verpflanz dich ins Meer und in deinem Herzen nicht zweifelst, das geschieht, was du sagst, sondern glaubst, dann wird es geschehen. Alles, worum ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Das ist Markus 11, 23 und 24. Der Glaube versetzt Berge. Wie viele von euch sehen den ein oder anderen Berg in ihrem Leben oder in unserer Umgebung oder in unserem Land oder auf der Welt, der versetzt werden sollte? Amen. Halleluja. Ich sag dir, die Kraft, Berge zu versetzen, ist der Glaube und gleichzeitig wird dein Glaube aktiviert, wirksam durch die Liebe. Warum? Wenn du dir bewusst bist, dass der Vater dich liebt und ihr Lieben, ich glaube, Gott gießt seinen Geist der Liebe so mächtig aus, auch gestern wieder in der Schweiz, es war so, da haben wir am Schluss, haben wir wirklich jedem die Hände aufgelegt und Gott hat seine Liebe so mächtig ausgegossen, die Menschen wurden berührt, das war wirklich, es war eine wahre Freude, Halleluja, es war wirklich der Hammer. weißt du, Gott gießt seinen Geist der Liebe aus in dieser Zeit auf uns, um in uns diese Sicherheit zu bewirken, dass der Vater mit uns ist. Amen. Gott will in dir in dieser Zeit eine feste, nicht verrückbare Gewissheit und Sicherheit bewirken in deinem Herzen, dass der Vater mit dir ist. Egal was kommt, egal womit du konfrontiert bist, egal was die Herausforderung ist, Gott will in dir diese Sicherheit bewirken. Mein Papa ist mit mir. Und wenn mein Papa im Himmel mit mir ist, was kann mir dann passieren? Amen. Wenn mein Papa im Himmel für mich ist und hinter mir steht, was kann mir dann passieren? Also das ist die Grundlage dafür, deinem Glauben sozusagen zu erlauben zu fliegen. Deinem Glauben zu erlauben abzuheben. Also ich glaube, dass Gott möchte in dieser Zeit, dass unser Glaube als Christen abhebt. Amen. Abhebt vom Boden. Weißt du, was ist Glaube, der am Boden ist, ist eigentlich kein Glaube im biblischen Sinn, sondern das ist der Glaube an das, was man sieht, an das, was vom Natürlichen her möglich ist, an das, was du sagst, ja, okay, das kann ich mir vorstellen, dass das in meinem Leben noch wird. Okay, ja, jetzt habe ich diesen Job angenommen. Gut, es erscheint mir realistisch, gemäß den Gehaltsgruppen, dass ich irgendwann mal befördert werde und dann vielleicht in dieser Gruppe ankomme oder dass ich diese Stufe erreiche. Das ist realistisch. Das ist Glaube, der am Boden bleibt. Amen. Das ist Glaube, der die Dinge nach dem Natürlichen beurteilt. Das sind Dinge einfach, die im Natürlichen möglich sind. Und dazu brauchst du tatsächlich nicht Gottes Art von Glauben. Aber Jesus hat gesagt, bevor er gesagt hat, sprich zu dem Berg und er verpflanzt sich ins Meer, hat er gesagt, habt Gottes Art von Glauben. Markus 11, 22. Habt Gottes Art. Habt Gottes Substanz von Glauben. Habt Gottes Glaubenssicht. Lass deinen Glauben abheben. Amen. Gott will heute Morgen deinen Glauben abheben lassen. Er will unter deine Glaubensflügel blasen. Und ich sag dir, er bläst mit seiner Liebe unter deine Glaubensflügel. Amen. Er bläst mit seiner Liebe. Er sagt dir, hey, du bist mein geliebtes Kind. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter, übrigens auch über Livestream. Und ich blase mit deiner Liebe unter deine Glaubensflügel. Ich blase hinter dir. Ich blase vor dir. Ich bin mit dir. Ich bin da, wo du bist. Du bist im Zentrum meiner Aufmerksamkeit. Also wage es, groß zu glauben. Wage es, deinem Glauben zu erlauben, abzuheben. Amen. Abzuheben. Das heißt, in Dimensionen hinein abzuheben, wo es eben nicht im Natürlichen möglich ist, wo es eben nicht vom Natürlichen her denkbar ist, wo du vom Natürlichen her sagst, oh, ich habe keine Ahnung, wie das jemals gehen soll. Aber ich entscheide mich, Gott zu glauben. Und ich entscheide mich, darauf zuzugehen. Ja, Psalm 60, Vers 14 heißt es, mit Gott werden wir mächtige Taten tun. Amen. Hier steht nicht, mit Gott werden wir das ein oder andere schon bewirken, werden wir schon hinkriegen, das ein oder andere Schräubchen werden wir schon gedreht kriegen. Nein, hier steht, mit Gott werden wir mächtige Taten tun und er wird unsere Bedränger zertreten. Das heißt, er wird jedes Hindernis aus dem Weg räumen. Weißt du, vielleicht ist etwas, was Gott in dein Herz legt und gerade auch während ich predige, vielleicht wird es neu in dir lebendig. Gott hat schon etwas in dir, dein Herz gelegt. Gott legt etwas in dein Herz, wo du spürst, wow, da ist ein Drang, da hebt was ab. Ich will das sehen, aber da ist diese Riesenmauer davor. Diese Riesensperre davor. Ich kann mir nicht vorstellen, wie diese Sperre überwunden werden soll. Dann sage ich dir heute Morgen Psalm 18, Vers 29, da heißt es, ja, Herr, du lässt meine Leuchte strahlen, der Herr, mein Gott, erhält meine Finsternis, denn mit dir kann ich auf Raubzug gehen, mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen. Amen. Halleluja. Weißt du, Im Natürlichen kannst du nicht einfach eine Mauer überspringen. Also klar, ein Mäuerchen, ja, das schaffst du vielleicht, aber eine wirkliche Mauer kannst du im Natürlichen nicht überspringen. Das ist nicht möglich. Aber hier heißt es, mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen. Das heißt, selbst wenn da eine Mauer vor dem ist, was du in deinem Herzen glaubst, was in deinem Herzen sich bewegt. Weißt du, Philipper 2,13 sagt, er bewirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. Das heißt, es beginnt mit dem Wollen. Weißt du, und Gott will, dass du etwas willst, was dir vom Natürlichen her gar nicht möglich ist. Also das heißt, er fordert dich heraus, wirklich Gottes Art von Glauben zu haben. Gottes Art von Glauben ist höher als menschlicher Glaube. Ich habe schon gesagt, Gottes Art von Glauben ist nicht Glauben am Boden, sondern Gottes Art von Glauben ist Glauben mit Flügeln. Gottes Art von Glauben ist Glauben jenseits des menschlichen Horizontes. Paulus hat gesagt, was kein Auge, kein menschliches Auge gesehen hat, was kein menschliches Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Amen. Mit anderen Worten, träume groß. Halleluja. Eine Stelle, die ich jetzt wieder die letzten Tage immer wieder hatte, ist Jesaja 54, Vers 2 bis 3, wo es heißt, mache weit den Raum deines Zeltes. Das ist die Elberfeld-Übersetzung. Mache weit den Raum deines Zeltes, Jesaja 54, 2 bis 3, und deine Zeltdecken spanne aus. Ja, Halleluja. Dieses Zelt wird dir nicht geklaut, übrigens nur als Nebenbemerkung. Deine Zeltdecken spanne aus, spare nicht, mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest, denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten und deine Nachkommen werden Nationen beerben und verödete Städte besiedeln. Halleluja. Und mir gefällt die Neues Leben Übersetzung an dem Punkt, die macht es so richtig plastisch und knallig. Da heißt es, mach in deinem Zelt Platz, breite Decken aus. Das ist so richtig kernig. Spare nicht, du Schwabe. Steht nicht. Halleluja. Naja, andere sparen auch. Spare nicht. Mach die Stricke lang und die Pflöcke fest. Jetzt kommst, denn bald wirst du aus allen Nähten platzen. Yeah. Sag mal. Deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte wieder aufbauen. Also du sagst, wie soll das vom Natürlichen her möglich sein? Aus allen Nähten platzen, mein Dienst, meine Firma, der Segen Gottes in meinem Leben soll aus allen Nähten platzen. Wie soll das gehen? Deswegen sagt er, hab Glauben Gottes. Amen. Dieser Glaube wird durch die Liebe des Vaters wirksam. Also die Liebe des Vaters gibt dir diese Gewissheit. Hey, mein Kind, das Unmögliche ist möglich. Mit uns beiden zusammen ist das Unmögliche möglich. Psalm 18, 37 heißt es, du gibst meinen Schritten weiten Raum, dass meine Knöchel nicht wanken. Oder Isaak am Brunnen Rechobot, ja, der Rechobot heißt weites Land auf Hebräisch. Ja, am Brunnen Rechobot in 1. Mose 26, 22 sagt er, denn jetzt, wenn du die Liebe des Vaters erkannt hast, wenn die Liebe des Vaters dich erfasst hat, jetzt, sagt er, jetzt hat der Herr uns weiten Raum geschafft. Amen, da ist ein weiter Raum um dich herum. Denk nicht eingeengt, denk nicht, okay, ich weiß nicht, rechts, links, keine Ahnung, hier geht's nicht weiter, nach vorne geht's nicht weiter, nach rechts geht's nicht weiter, da ist eine Mauer, dort ist eine Mauer. Mit meinem Gott werde ich Mauern überspringen. Halleluja. Größer ist der, der in mir lebt, als der, der in der Welt ist. Weißt du, ich glaube, in dieser Zeit, Gott will etwas so Gewaltiges, Mächtiges tun in unseren Nationen. Halleluja, vielleicht erscheint es dir vom Natürlichen her unmöglich momentan. Weißt du, Erweckung in Deutschland, Erweckung in Österreich, Erweckung in der Schweiz, in Frankreich, in Europa. Weißt du, wenn du auf bestimmte Dinge schaust und denkst, wow, das ist ja so weit weg wie nie zuvor. Aber ich sag dir, Gott will in dieser Zeit ein mächtiges Werk tun. Ja, zum Propheten Samuel hat er damals hast gesagt, in dieser Zeit will ich ein Werk tun in der Mitte meines Volkes, dass es jedem, der es hört, in beiden Ohren gellen wird. Puh, in beiden Ohren gellen, das ist dreifache Shofar-Lautstärke oder was auch immer. Also ein Weckruf, Amen, Gott will einen Weckruf in unserem Land freisetzen. Eine Explosion seiner Herrlichkeit wie nie zuvor. Und ich sag dir was, ich glaube ihm dafür. Amen, ich glaube ihm dafür. Ich weiß nicht, wie es passiert und wie er es macht und wie es geschieht. Aber ich sage dir, ich glaube ihm dafür. Ich glaube ihm. 1. Samuel 3, Vers 1. Es soll ihnen in beiden Ohren gellen. Amen. Halleluja. Und Jesaja 66, Vers 7, das ist auch ein gewaltiger Vers, da lesen wir, weißt du, Gott will nicht nur ein mächtiges Werk tun in dieser Zeit, sondern Gott will sein Werk auch mächtig beschleunigen. Also auch sein Werk in deinem Leben. Deswegen gießt er seine Liebe aus, weil er will sein Werk beschleunigen. Jesaja 66, 7, da heißt es, ehe sie Wehen hatte, hat sie geboren. Er spricht hier vom Volk Israel in dem Fall. Ehe Geburtsschmerzen sie ankamen, wurde sie von einem Knaben entbunden. Wer hat so etwas je gehört? Wer hat dergleichen je gesehen? Und jetzt kommt's. Wird ein Land an einem einzigen Tag zur Welt gebracht und eine Nation mit einem Mal geboren? Mit anderen Worten, so etwas hat man noch nie gehört. So ein schnelles Werk, wie Gott es tut, hat man noch nie gehört. Aber Zion bekam Wehen und gebar auch schon seine Söhne. Sollte ich zum Durchbruch bringen und dann nicht gebären lassen, spricht der Herr. Oder sollte ich gebären lassen und dabei den Schoß verschließen, spricht dein Gott. Also Gott will in dieser Zeit ein schnelles und ein mächtiges Werk tun. Amen. In unseren Nationen. Und ich sage dir, nicht nur in unseren Nationen, sondern er will es auch in deinem Leben tun. Amen. Weißt du, dass es jedem, der es hört in 3 Jahren, was Gott in deinem Leben getan hat, dass es ihm in beiden Ohren gellt. Dass du sagst, meine Güte, vor 3 Jahren, ich kannte dich doch vor 3 Jahren, wo warst du denn da unterwegs? Und jetzt ist ja der Hammer, wie Gott dich gebraucht. Amen. Ist ja der Hammer, wie Gott in deinem Leben wirkt. Ist ja der Hammer, wie deine Zeltpflöcke weit gesteckt wurden im Dienst für Gott. Weißt du, wir sind alle im Dienst für Gott. Amen. Und wir haben alle die gleiche Leidenschaft ins Herz gelegt bekommen, wie es sie im Herzen Gottes ist. Weißt du, was ist Gottes Leidenschaft? Gottes Leidenschaft ist nicht in erster Linie, ein großes Unternehmen aufzubauen oder eine große Firma aufzubauen oder einen großen Dienst aufzubauen oder groß hier, groß da, sondern Gottes Herz sind Menschen. Amen. Gottes Herz sind Menschen. Halleluja. Sag mal Menschen. Bist du ein Mensch? Kennst du Menschen? Okay, diese Menschen, die du kennst und auch Menschen, die du vielleicht noch nicht kennst, diese Menschen möchte Gott berühren, möchte Gott erreichen, diese Menschen möchte Gott für sein Reich gewinnen, diese Menschen möchte Gott aufbauen, dich will er stark machen und die Menschen um dich herum will er aufbauen und will er stark machen und er möchte dieses Werk mächtig tun und er möchte es schnell tun. Und was es bewirkt, ist nichts anderes als der in dir durch die Liebe wirksame Glaube. Amen. Also wir sind alle Teilhaber am Werk Gottes. Also vielleicht sagst du, ja, ich bin ja kein Evangelist. Also wir hatten ja jetzt einen Evangelisten da am Donnerstag in der Schule, Werner Nachtigall, war Hammer, stark. Weißt du, nicht jeder ist ein Evangelist, aber jeder ist ein Mensch. Und jeder kennt Menschen. Und somit hat jeder Teil am Auftrag und am Werk Gottes, Menschen zu berühren und Menschen zu erreichen. Wie viele von euch wissen, dass Nationen nicht verändert werden, wenn die Menschen nicht verändert werden? Amen. Also, wie von euch wissen, dass nicht die Politik verändert wird, wenn sich die Herzen der Menschen nicht verändern? Sie wird vielleicht verändert, aber nicht zum Positiven. Wenn sich die Menschen nicht zum Positiven verändern, dann verändert sich auch nicht die Politik zum Positiven. Wenn die Menschen sich nicht zum Positiven verändern, verändert sich auch die Wirtschaft nicht zum Positiven. Wenn die Menschen sich nicht zum Positiven verändern, verändert sich unser aller Leben nicht zum Positiven. Wenn du dich nicht veränderst, verändert sich dein Leben nicht. Amen. Das heißt, Gottes zentraler Punkt ist die Veränderung von Menschenleben. Und hier an diesem Punkt will Gott, dass du deine Zeltpflöcke weitersteckst. Sagst du, ja, ich habe sie schon weit gesteckt, dann steck sie noch weiter. Amen. Gott will, dass du deine Zeltpflöcke weiter steckst und dass du durch die Liebe wirksam Glauben säen kannst, was er durch dich tun will. Er will Menschen verändern, er will Menschen berühren in einer völlig neuen Dimension, wie du es bisher noch nie gesehen hast, und er möchte es in einer Geschwindigkeit tun, wie du es bisher noch nie gesehen hast. Und du sagst jetzt vielleicht, ja, ich bin aber nicht der Menschenexperte, ich bin eher so zurückgezogen und ich bin eher dies oder jenes. Ich sag dir, Gott hat für jeden einen Platz. Amen. Und außerdem darfst du nicht vergessen, dass während du vorwärts gehst, verändert er dich auch. Amen. Entscheidend ist, dass du beginnst, vorwärts zu gehen. Entscheidend ist, dass du beginnst, groß zu denken, dass du sagst, okay, weißt du, das heißt im Wort Gottes, der Geringste wird zu Tausenden werden. Nein, der Kleinste wird zu Tausenden werden, der Geringste zu einer ganzen Nation. Also hast du die besten Aussichten, wenn du sagst, ich bin der Geringste. Ich habe die geringsten Gaben, ich habe die geringsten Fähigkeiten. Dann sagt er, dann wirst du zu einer ganzen Nation werden. Weil umso übernatürlicher wird es sein, was Gott durch dich bewirkt. Amen. Umso göttlicher wird es sein. Weißt du, nicht die natürlichen Gaben sind entscheidend, sondern dein Gott hingegebenes Herz, dein durch die Liebe wirksamer Glaube. Amen. Und Gott will dich sehen. Wow. Gott will dich sehen, wie du Menschenleben veränderst. Weißt du, du kannst Menschenleben verändern auf unterschiedliche Weisen und an unterschiedlichen Plätzen. Gott kann durch dich Menschenleben verändern, einfach unter den Menschen, die um dich herum leben. Gott kann die Menschen, und Gott will definitiv die Menschen an deinem Arbeitsplatz durch dich verändern. Amen. Gott will die Menschen in deiner Familie, Kleinfamilie, Großfamilie, durch dich verändern. Amen. Gott will deine Nachbarn durch dich verändern. Amen. Gott will die Menschen, denen du in der U-Bahn begegnest oder im Flugzeug oder wo auch immer, Gott will diese Menschen durch dich verändern. Jeder von uns hat Menschen um sich herum. Spätestens heute Morgen, während du hier sitzt, hast du viele Menschen um dich herum. Ja, aber niemand von uns, glaube ich, sitzt den ganzen Tag 24 Stunden rund um die Uhr nur in seinem Zimmer und kommt nie heraus, 7 Tage die Woche. Und nur sonntags kommt er zum Gottesdienst und taucht dir auf. Und ansonsten bist du nie mit Menschen zusammen. Das kannst du mir nicht erzählen. Du bist mit Menschen zusammen, auch unter der Woche, 7 Tage die Woche, der eine mehr, der andere weniger. Aber ich sage dir, Gott will die Menschen um dich herum verändern. Und er will, dass du groß denkst. Er will, dass du deinen Glauben abheben lässt. Er will, dass du siehst. Vielleicht bist du frustriert an dem einen oder anderen Punkt, weil du sagst, wow, ich bin an der Person schon so lang dran, aber da scheint sich nichts zu tun. Ich sage dir, lass dich nicht frustrieren. Bleib einfach dran. Säe den Samen. Wer mit Tränen sät, sagt das Wort Gottes, der wird im Jubel ernten. Amen. Und egal, wie lange es vielleicht an dem einen oder anderen Punkt dauert, du säst weiter und du glaubst groß und du lässt deinen Glauben abheben und du lässt deinen Glauben säen. Wow, alle diese Menschen um mich herum, sie werden durch mich Jesus erkennen. Sie werden durch mich zu Jesus gezogen werden. Ihr Leben wird verändert werden. Sie werden ins Reich Gottes kommen. Sie werden Gottes Liebe erleben. Sie werden erleben, wie Glaube in ihr Herz kommt und wie dieser Glaube ihnen wiederum Flügel verleiht, sodass sie wiederum andere Menschen verändern. Amen. Das eine Möglichkeit ist, die Menschen um dich herum. Das ist eine Möglichkeit, um deine Zeltpflöcke weit zu stecken. Und dann gibt es aber vielleicht auch bestimmte spezifische Gaben, die Gott dir gegeben hat, die Gott benutzen will, um Menschen zu verändern. Vielleicht hat er dir Gaben gegeben im Bereich der Musik und du gibst Menschen Musikunterricht. Dann ist es eine Möglichkeit, ihr Leben zu verändern mit dem Evangelium. Vielleicht hat er dir Gaben im Bereich der Kunst gegeben und du malst Bilder, wie zum Beispiel unsere Regina. Ja, die kriegst du hinten am Büchertisch. Und Leute schauen deine Bilder an und sie werden verändert. Also Gott kann durch deine unterschiedlichen Gaben Dinge bewirken. Vielleicht hast du Gaben im Gesundheitsbereich. Du massierst Leute oder was auch immer oder bist Physiotherapeut oder sonst irgendetwas. Das ist eine Möglichkeit. Deine Gaben, die Gott dir gegeben hat, sind Möglichkeiten, um das Leben von Menschen zu verändern. Amen. Sieh es von der Seite. Hör von heute an spätestens, hör auf, deinen Job einfach nur als einen Brotjob zu sehen und beginne deinen Job zu sehen als eine Möglichkeit, wo Gott dich positioniert hat, um Menschen zu verändern. Amen. Halleluja. wo Gott dich positioniert hat, Menschen zu dienen, Menschen die Vaterliebe Gottes zu zeigen und durch deine speziellen Fähigkeiten einfach sie zu Jesus zu ziehen. Halleluja. Es kann auch ein Hobby sein, das du hast. Gott kann durch dein Hobby Menschen verändern. Wenn du zum Beispiel im Kakteenzüchterverein bist oder, oder im Schachclub oder was auch immer. Gut, Schachclub ist wirklich schwierig, Menschen zu verändern, weil die sagen immer kein Wort, während sie spielen. Aber vielleicht einmal zwischendurch, so nach einer Partie, kannst du mal sagen, okay, weißt du, warum ich dich besiegt habe? Weil Gott mir die Weisheit gegeben hat. Okay. Weißt du, Gott kann Hobbys benutzen, um Menschen zu verändern. Gott kann wirtschaftliche Fähigkeiten, die du hast, benutzen, um Menschen zu verändern, durch wirtschaftliche Ideen, die du hast. Gott kann jede Gabe benutzen, um Menschen zu verändern. Steck deine Zeltpflöcke weit. Also der tiefste Sinn des Lebens, den Gott in uns ganz tief hineingelegt hat, die tiefste Befriedigung, die du haben kannst, liegt nicht im Materiellen, liegt nicht in dem auch, was du äußerlich erreichst, sondern sie liegt in der Befriedigung, Menschen zu verändern. Und je mehr du davon erlebst, umso erfüllter wirst du sein. Und jeder erlebt es auf einer anderen Ebene und in einem anderen Bereich. Und du musst nicht der Massenevangelist sein, um erfüllt zu leben. Aber weißt du, wenn du jeden Tag spürst, die Menschen in meinem Arbeitsplatz werden durch mich verändert, die werden durch mich beeinflusst. Wenn du immer, oder vielleicht spürst du es nicht jeden Tag bewusst, aber immer wieder wird es dir bewusst. Ja, und du kannst sehen, hey, ja, da hat sich was verändert. Ja, da ist was anders. Wahrscheinlich wäre es nicht so, wenn ich nicht da wäre. Ja, und dann ist das ist es die tiefste Befriedigung, die du dir vorstellen kannst. Amen. Also steck deine Zeltpflöcke weit. Mach mal innerlich so, sag mal so, okay, ich expandiere meinen inneren Menschen. Halleluja. Er verändert seine Umgebung. Du veränderst deine Umgebung. Du steckst deine Zeltpflöcke weit. Da ist Veränderung, die passiert. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und vielleicht führt Gott dich auch ganz spezifisch. Er gibt dir vielleicht Berufung ganz spezifisch, dass er dich zu bestimmten Menschengruppen spezifisch sendet oder dafür salbt oder dafür beruft. Vielleicht beruft er dich besonders dafür, Beispiel Flüchtlingen zu dienen und zu helfen. Ukrainern zum Beispiel, bei uns im Kaffee in der Begegnung zum Beispiel. Vielleicht gibt er dir ein Herz für Moslems. Vielleicht gibt er dir ein Herz für bestimmte Bevölkerungsgruppen hier in Deutschland, für Obdachlose. Oder vielleicht gibt er dir ein Herz für Jugendliche oder für Kinder oder für Senioren oder für, keine Ahnung, Geschäftsleute oder für Politiker. Da braucht es auch welche, die ein Herz haben für sie. Amen. Halleluja. Ich sag dir, du wirst sie nicht erreichen, wenn du sie nur kritisierst. Ja? Gott schickt dir vielleicht mal einen Politiker über den Weg, um zu testen, ob du ihnen dienen kannst. Wenn du dann mit einer Herzenshaltung kommst, oh meine Güte, der schon wieder, dann wirst du wahrscheinlich dich nicht qualifizieren, ihm zu dienen. Amen. Halleluja. Aber Gott ruft Menschen, um spezifisch bestimmten Menschen zu dienen. Amen. Er legt dir Gruppen aufs Herz. Er legt dir Personengruppen aufs Herz. Er legt dir Dienste aufs Herz, um diesen Menschen zu dienen, vielleicht behinderten Menschen, vielleicht Sportlern, was auch immer, verstehst du? Gott ruft jeden Einzelnen und er will, dass du groß denkst. Halleluja, er will, dass du groß denkst. Sag mal zu deinem Nachbarn, er will, dass du groß denkst. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Also vielleicht ist deine Hauptberufung auch in Bezug auf die Menschen, die Gott in die Gemeinde schickt. Also der Dienst an Menschen in der Gemeinde ist ein wesentlicher Dienst, um Menschen zu erreichen und Menschenleben zu verändern. Die Gemeinde, sagt das Wort Gottes, ist die Grundfeste und der Pfeiler der Wahrheit. Ohne Bau von Gemeinden, die im Wort Gottes gegründet sind, wird diese Welt die Wahrheit Gottes nicht sehen. Es wird keine Erweckung geben, egal was irgendjemand sagt. Es gibt manchmal komische Lehren, die sagen, wir erleben Erweckung und brauchen dafür keine Gemeinde. Ich sage dir, ohne Gemeinde wird dieses Land auf die Dauer nicht Erweckung sehen. Es braucht diese Grundfeste und diesen Pfeiler der Wahrheit. Amen. Und deswegen ruft Gott Menschen, um die Gemeinde zu bauen. Er ruft Menschen, also dich zum Beispiel, also mich zum Beispiel, in bestimmte Dienste, um die Gemeinde zu bauen. Wenn du Gaben der Musik hast, ruft er dich vielleicht in der Gemeinde, im Lobpreis zu bauen. Halleluja. Habt ihr den Lobpreis nicht geliebt heute Morgen? Es war doch wieder stark. Halleluja. Preist den Herrn. Das sind Gaben. Weißt du, das sind Gaben, die Gott gegeben hat. Und es sind Menschen, die diese Gabe gebrauchen und ihren Platz einnehmen, die ihre Position einnehmen. Die sagen, okay, ich wage Gott zu glauben, dass wenn ich mich mit meinem Mikrofon auf die Bühne stelle und singe, dann wage ich zu glauben, dass Menschenleben verändert werden. Vielleicht sagst du, ja, ich bin immer so schüchtern. Weißt du, tu es weg. Amen. Gott will dich gebrauchen, um Menschenleben zu verändern. Wenn du da auf der Bühne stehst, dann steh in dem Bewusstsein auf der Bühne. Hey, jetzt werden Menschenleben durch mich verändert. Und zwar ganz egal, ob du der zweite Sänger nur bist, nur in Anführungszeichen, oder ob du die erste Geige spielst oder was auch immer. Ist egal. Amen. Gott will dich gebrauchen, um Menschenleben zu verändern. Gott will dich gebrauchen im Kinderdienst. Gott will dich gebrauchen auch in den Hilfediensten. Die sind so wichtig. Verstehst du? Gemeinde, die Grundfeste, der Pfeiler der Wahrheit kann nicht gebaut werden ohne Söhne und Töchter, die groß denken und sagen, ich glaube Gott, dass durch meinen Ordnerdienst Menschenleben verändert werden. Amen. Indem ich dazu beitrage, dass diese Gottesdienste stattfinden können, werden Menschenleben durch mich verändert. Also du wirst in der Ewigkeit die gleiche Frucht haben wie der gepredigt hat, wenn du diesen Anteil hast. Verstehst du? Weil wir alle gemeinsam sind die Gemeinde. Amen. Nicht nur ein paar, die vielleicht vorne stehen, sondern jeder Einzelne leistet seinen entscheidenden Beitrag. Und Gott will, dass du groß denkst. Also, dass du nicht sagst, okay, ich sitze nur am Büchertisch und da kommen dann Leute und dann verkaufe ich den Bücher und so weiter. Weißt du, denk anders, sag, wow, ich habe einen Platz von Gott bekommen, von dem aus ich die Herrlichkeit Gottes verstrahlen kann und von dem aus ich Menschen verändern kann. Ich habe meinen Platz bekommen am Büchertisch oder am Welcome-Tisch oder im Begrüßungsdienst oder im Kaffeedienst oder wo auch immer. Gott hat mir einen Platz gegeben, um die Welt zu verändern. Amen. Also jeder ist so entscheidend. Ihr Lieben, ich glaube, wir gehen in Zeiten, da werden wir erleben, wie wirklich durch die Gemeinde in kürzester Zeit so gewaltig Erweckung explodiert, dass tausende Menschen ins Reich Gottes reinkommen werden. Aber ich sag dir, ohne Leute im Kaffeedienst, ohne Leute im Begrüßungsdienst, ohne Leute im Ordnerdienst, ohne Leute im Musikdienst, ohne Leute im Putzdienst, wird es nicht funktionieren. Wenn wir jeden Tag Gottesdienst haben, weil uns die Leute die Bude einrennen und wir haben niemanden, der die Räume putzt, dann irgendwann kommen die Leute nicht mehr, weil sie sagen, hier stinkt so. Verstehst du? Weil es dreckig wird. Amen, du willst auch nicht mehr auf ein dreckiges Klo gehen dann, ja, wo die Spülung schon nicht mehr funktioniert weil, und so weiter. Um es mal ein bisschen drastisch zu sagen. Halleluja, weißt du, Gott hat dich berufen, Menschenleben zu verändern. Amen. Dafür zu sorgen, dass sie eine gute Spülung haben auf dem Klo. Amen. Es ist wichtig. Du hast einen entscheidenden Beitrag. Verstehst du? Gott will uns positionieren in dieser Zeit und er will, dass du groß denkst. Und groß denken heißt nicht, okay, ich fange mit dem allergrößten und einflussreichsten Dienst an und vorher mache ich nichts. Sondern Großdenken heißt, okay, wenn ich einen Platz habe im Putzdienst, dann nehme ich diesen Platz ein und denke groß, indem ich Gott glaube, dass er an diesem Platz durch mich diese Welt verändert. Amen. Und dann sagt das Wort Gottes auch, hey, wer in dem treu ist, was ich ihm anvertraut habe, dem werde ich noch über mehr setzen. Das heißt, er wird wiederum deinen Raum erweitern. Ja, Psalm irgendwas, hatte ich noch irgendeinen Psalm? Halleluja. Habe ich noch einen Psalm? Nein, habe ich keinen Psalm. Okay, den Psalm hatten wir schon. Okay, alles klar. Aber weißt du, das war der Psalm mit dem weiten Raum, an den ich gerade wieder denken musste. Verstehst du? Er stellt uns auf weiten Raum. Das heißt, du bist als Gläubiger, ja, durch die Liebe wirksam Glauben, bist du niemals an einem Punkt, wo du stagnierst. sondern es geht immer weiter. Solange du in dieser Dimension des durch die Liebe wirksam Glauben bleibst, geht es weiter. Verstehst du? Er erweitert dein Denken, er erweitert deine Zeltpflöcke. Da ist Neues, was er für dich hat. Da ist Erweiterung, die er für dich hat. Nur entscheidend ist, du musst erstmal deinen Fuß auf den weiten Raum stellen, damit du ihn anfangen kannst zu entdecken. Das heißt, du musst einfach irgendwo anfangen. Das ist immer der Trick, verstehst du? Wenn Leute mich fragen, sagen, wie kann ich von Gott mächtig gebraucht werden? Dann ist meine Antwort, fang einfach irgendwo an. Es ist sehr einfach und manchmal für die Leute ernüchternd. Weil sie sagen, ja, ich brauche eine spezielle Erfahrung mit Gott, so wie du sie gehabt hast oder wie jemand, der XYZ sie gehabt hat. Ich brauche eine spezielle Erfahrung mit Gott. Ich glaube, dann geht es richtig los in meinem Leben. Nein, fang einfach irgendwo an und die Erfahrungen, die du brauchst, die kommen schon. Amen. Fang einfach irgendwo an. Gott will dich positionieren. Gott will, dass du groß denkst. Psalm 110, Vers 3 heißt es, dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht. Ihr Lieben, ich glaube, dass wir in den Tagen der Macht Gottes leben. Gott gießt seinen Geist so mächtig aus. Wir haben das erlebt hier die letzten Wochen schon die ganze Zeit. Wir erleben es, wo immer wir hinkommen. Gestern in der Schweiz wieder. Weißt du, es ist der Tag der Macht Gottes. Es ist der Tag der Ausgießung seines Geistes. Und er ruft sein Volk, seinen Platz einzunehmen und er ruft sein Volk, groß zu träumen und dann mit Entschiedenheit im Glauben voranzugehen. Und wenn eine Mauer dich blockieren will, dann sagst du, okay, mit meinem Gott springe ich drüber. Amen. Was sind Mauern? Ja. Das heißt, in Zacharia 4, da spricht der Prophet zum Statthalter Zerubabel und sagt, hey, was sind die Berge vor Zerubabel? Vor ihm werden sie zur Ebene. Verstehst du, weil Gott hat dich berufen. Wenn Gott dich berufen hat und du gehst einfach, dann wirst du erleben, dass Berge zur Ebene werden. Dann wirst du erleben, dass Täler sich erhöhen. Dann wirst du erleben, dass die Wege sich ebnen vor dir. Dann wirst du erleben, dass Gott Türen öffnet, weißt du, was kein Auge gesehen hat. Du wirst erleben, dass plötzlich Dinge sich ermöglichen, dass plötzlich Möglichkeiten sich auftun, wo du nicht damit gerechnet hast. Aber Gott macht es möglich, weil du gewagt hast, mit ihm zu träumen. Amen. Schau auf den Sternenhimmel. Träume. Halleluja. Amen. Weißt du, jeder Stern, ich habe es gerade gesagt, 70 Trilliarden Sterne. Ja? Das ist eine Zahl, die kannst du gar nicht mit Nullen ausdrücken. Ja? Fast, also klar kannst du schon, aber es ist gewaltig. Verstehst du, jeder Stern ist eine massive Energiequelle. Ja? Ich will jetzt nicht wieder darauf eingehen, wie lang die Stromversorgung der Welt durch die Energie eines Sternes versorgt werden kann. Aber jeder Stern ist eine gewaltige Energiequelle. Du kannst also sagen, jeder Stern ist eine gewaltige Möglichkeit Gottes. Also Gott hat uns den Sternenhimmel gegeben, um uns unsere gewaltigen Möglichkeiten zu zeigen. Um uns zu zeigen, wow, was für ein Potenzial ist in dir. Halleluja. Du sagst, ja, ich bin der kleinste Stern. Ich sag dir, selbst der kleinste Stern da am Himmel hat... Also der versorgt vielleicht nicht die ganze Erde mit Strom für 5 Milliarden Jahren, wie die Sonne, habe ich es euch ja vorgerechnet, aber vielleicht versorgt er die Erde mit Strom nur für 1 Milliarde Jahre. Aber ich sagte, das ist auch schon nicht schlecht. Amen. Halleluja. Sagst du, ja, bei mir reicht es nur für 200 Millionen Jahre. Ja gut, das ist auch schon nicht schlecht. Halleluja. Es lohnt sich, ich sag dir, es lohnt sich, deinen Platz einzunehmen. Amen. Josua 1, wir kommen schon zum Ende. Josua 1, Vers 2. Beziehungsweise, fangen wir noch an mit, machen wir noch eine Bibelstelle vor. Hebräer 11, Vers 1. Da heißt es, der Glaube aber ist. Sag mal, der Glaube aber ist. Was ist der Glaube? Der Glaube, und das ist der Glaube, den du empfangen hast. Das ist der Glaube Gottes in dir. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Weißt du, was hoffst du? Die Dinge, die du hoffst, sind noch nicht zwangsläufig zunächst die Dinge, die du glaubst oder die du für möglich hältst. Aber du hoffst sie. Du willst sie sehen. Du willst sie gerne erleben. Was ist das, was du hoffst? Der Glaube jetzt ist eine Verwirklichung dessen, was du hoffst. Das heißt, der Glaube ergreift die Hoffnung. Der Glaube ergreift das, was du hoffst und sagt, jawohl, dafür entscheide ich mich. Jawohl, darauf gehe ich zu. Jawohl, dafür glaube ich Gott. Jawohl, dafür gehe ich voran in Gott und ich werde es sehen. Amen. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein oder eine Gewissheit von Dingen, die man nicht sieht. Oder man könnte auch sagen, die man noch nicht sieht. Amen. Du bist überführt von Dingen, das heißt, du hast eine Gewissheit in deinem Herzen. Das ist der Glaube, eine Gewissheit in deinem Herzen. Heute Morgen möchte Gott ganz neu Gewissheit in dein Herz legen für Dinge, die du vielleicht bisher nur vage gehofft hast oder zu hoffen gewagt hast oder vielleicht sogar nicht mal zu hoffen gewagt hast. Aber Gott möchte eine Gewissheit in dein Herz legen. Jawohl, das wird werden, das wird passieren. Ich weiß nicht wie, aber ich gehe darauf zu. Ich werde das sehen. Amen. Halleluja. Du siehst es noch nicht im Sichtbaren, aber Gott gibt dir eine Sicht in deinem Herzen und plötzlich siehst du es in deinem Herzen. Halleluja. Weißt du, die Sicht in deinem Herzen ist, was dich bewegt. Wenn du nichts mehr siehst, Gott hat Abraham gefragt, was siehst du, Abraham? Und da hat er auf den Sternenhimmel gezeigt. Was siehst du? Wenn du nichts siehst, bewegst du dich auf nichts zu. Aber was siehst du? Ich sag dir, egal wie jung du bist oder wie alt du bist, Gott legt in dein Herz eine Sicht. Gott legt in dein Herz Visionen. Gott legt in dein Herz Träume. Gott legt Dinge in dein Herz, wo du merkst, das will ich sehen. Und weißt du, wenn du mit Gott träumst, dann träume nie so mit Gott, indem du dir dabei gleichzeitig überlegst, wie das passieren soll. Wie das möglich sein soll. Weil das bringt dich nicht weiter. Amen. Wenn du anfängst zu überlegen, wie kann es möglich sein, dann wirst du anfangen, es zu begrenzen. Dann wirst du nicht im Glauben Gottes träumen, sondern dann wirst du nach deinen menschlichen, im menschlichen irdischen Möglichkeiten, nach deiner menschlichen irdischen Vorstellung träumen. Aber er will, dass du größer träumst, als du von deinem natürlichen her träumen würdest. Amen. Also er will, dass du so träumst, wie wenn du nachts schläfst. Und da, weißt du, nachts, da überlegst du nicht im Traum, ist das möglich, ist das nicht möglich? Oder wer, ich meine, du träumst einfach irgendwas und sagst, wow, ist ja der Hammer. Und dann machst du auf und sagst, oh, war nur ein Traum. Nein, war eben nicht nur ein Traum. Und ich sage jetzt nicht, dass du alles nachts träumst, was Gott in dein Herz legt, sondern ich sage dir, lerne es mit Gott zu träumen, auch in deinem wachen Zustand. Und lerne es aber zu träumen mit ihm, während gleichzeitig dein Verstand, dein natürlicher Verstand ausgeschaltet ist. Während du gleichzeitig eben nicht überlegst, wie kann es sein, wie kann es gehen. Sondern es fällt in dein Herz und du sagst, okay, darauf müssen wir zugehen. Wie auch immer. Gott hat die Möglichkeiten, Gott hat die Türen, Gott weiß, wie er es macht. Und Gott hat auch den Zeitplan. Und wenn er Dinge beschleunigen will, weißt du, sollte es an einem Tag geschehen? Sollte das möglich sein, dass es an einem Tag geschieht? Etwas, worauf du vielleicht 10 Jahre gewartet hast, 20 Jahre gewartet hast, nichts hat sich bewegt. Sollte es möglich sein, dass es an einem Tag geschieht? Gott sagt, jawohl, bei mir ist alles möglich. Amen. Ich bin der Gott von Beschleunigung. Ich bin der Gott von schnellem Wirken. Halleluja. Alles, worauf es ankommt, ist, dass du deinen Platz einnimmst und vorwärts gehst. Und jetzt die letzte Bibelstelle, Josua 1, Vers 2, zum Schluss an dich. So mache dich nun auf. Amen. Hier muss ich eigentlich schon gar nicht mehr weiterlesen. Ja. So mache dich nun auf, aber ich lese trotzdem weiter. So mache dich nun auf und gehe über diesen Jordan. Gehe über die, weißt du, Jordan war die Grenze zum verheißenen Land damals. Gehe über diesen Jordan war nicht einfach nur, okay, geh halt ein paar Kilometer weiter, sondern gehe über diesen Jordan war, geh über die Grenze von deinem natürlichen Denken und deinen natürlichen Möglichkeiten. Geh über die Grenze in das Land der Möglichkeiten Gottes. Amen. Geh da hinein und dort hast du etwas einzunehmen. Und dann sagt er nämlich, jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird. Also mit anderen Worten, alles, was du mit deiner Fähigkeit zu träumen erfasst, wo du deinen Fuß draufsetzt und sagst, jawohl, das ist meins, das gehört mir. Du siehst es vielleicht noch nicht, aber du sagst, das ist mein verheißenes Land, da stelle ich meinen Fuß drauf. Alles, worauf du deinen Fuß stellst, euch habe ich es gegeben, sagt Gott. Alles, worauf du deinen Fuß stellst. Also die Entscheidung war, letztendlich, die Entscheidung lag bei Josua, wie viel Land er einnehmen will. Er hat gesagt, überall, wo du deinen Fuß hinstellst, das wirst du haben. Hätte Josua gesagt, naja, ich bin auch zufrieden, Jericho war schon ganz gut, das war eine coole Sache, die Mauern sind gefallen, 7-mal drum umgedreht, rumgekreist, super Sache. Das reicht jetzt erstmal, bauen wir einfach die Festung aus und bleiben wir da. Ja, dann wär's dabei geblieben. Aber weißt du, das verheißene Land ging weiter. Ja. Wirklich, from the river to the sea. Amen, das verheißene Land der Juden. Amen, Halleluja. Vom Fluss bis zum Meer. Amen. Er musste seinen Fuß draufstellen, er musste es einnehmen. Amen, er musste das Land einnehmen. Wenn er seinen Fuß nicht draufgestellt hätte, wäre es nicht seins gewesen. Also, jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben. Und dann sagt der Vers 5, sagt er weiter, es soll niemand vor dir standhalten können. Das heißt, während du unterwegs bist, mit Gott zu träumen, mit Gott vorwärts zu gehen, wird es Hindernisse geben. Ja, die Mauern Jerichos waren hoch und waren dick und die Bewohner von Ai waren auch nicht begeistert, dass sie jetzt eingenommen werden sollen und so weiter. Das ist ganz klar, da wird es Widerstände geben. Aber die Zusage des Vaters der Liebe, die Zusage deines Vaters im Himmel ist, es soll niemand vor dir standhalten können alle Tage deines Lebens. Während du unterwegs bist, mit Gott im Glauben vorwärts geht, wird es kein Hindernis geben, das auf die Dauer standhalten kann. Kein Hindernis. Amen. Halleluja. Und dann sagt er, Vers 6, wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Das ist die Zusage der Liebe des Vaters. Und dann kommt der Befehl hinterher, sei stark und mutig. Amen. Sei stark und mutig. Weißt du, nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern sei stark und mutig durch den, durch die Liebe wirksamen Glauben. Dieser Glaube macht dich stark und mutig, weil du weißt, da steht ein Größerer hinter dir. Da steht einer hinter dir, der gesagt hat, hey, jeden Ort, auf den du deine Füße stellst, ich habe ihn dir gegeben. Und wenn es einen Widerstand gibt, er soll nicht vor dir standhalten können. Halleluja. Und dann Vers 8 sagt er, zu Josua jetzt speziell, das war natürlich Altes Testament, Alter Bund, da sagt er, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Also mit anderen Worten, Neuen Bund gesprochen, das Wort Gottes, und zwar sowohl das Wort Gottes in Schriftform, also die Bibel, das Wort Gottes soll nicht von deinem Mund weichen, als auch das Wort, das Gott dir gegeben hat. Das ist das Logos-Wort, griechisch. Ja, Logos ist das allgemeine Wort Gottes. Aber es gibt auch ein Rema-Wort Gottes. Und Rema ist das Wort, das Gott zu dir gesprochen hat. Das Rema ist der Traum, den er in dein Herz gelegt hat. Weißt du, es ist nicht immer ein hörbares Wort, das Gott zu dir spricht, sondern Gott legt etwas in dein Herz. Gott zeigt dir Dinge. Das ist ein Rema-Wort. Gott zeigt dir etwas. Gott gibt dir eine Vision. Gott gibt dir einen Traum. Gott sagt dir, genau, so weit steckt deine Zeltpflöcke. Das ist sein Rema. Und jetzt sagt Gott, dieses Wort soll nicht von deinem Mund weichen, sondern du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Das heißt, du sollst es dir vor Augen halten. Du sollst es bewegen. Du sollst darauf zugehen. Du sollst nicht heute in der Predigt begeistert sein und morgen wieder vergessen haben, was du heute geträumt hast, ja, oder wofür du dich heute entschieden hast, sondern du sollst es dir vor Augen halten. Du sollst dir diesen Traum Gottes für dein Leben vor Augen halten. Immer wieder vor Augen halten. Immer wieder vor Augen halten. Und immer wieder sagt dir vielleicht der Feind, das ist unmöglich, das wird niemals was. Du hältst ihn dir weiter vor Augen. Du träumst es weiter, du weißt nicht wie, aber eines Tages wird Gott die Tür öffnen. Und nicht nur eines fernen Tages, sondern er tut ein schnelles Werk in dieser Zeit. Aber du bewegst es, du bleibst drauf. Halleluja. Du achtest darauf, nach all dem zu handeln, heißt es weiter hier, Vers 8, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Also mit anderen Worten, was er dir gesagt hat, danach handelst du. Darauf gehst du zu, dann gehst du den ersten Schritt. Verstehst du, dann nimmst du deine Position ein. Da sagst du, okay, jetzt fange ich an, meinen Arbeitskollegen von Jesus zu erzählen, als Beispiel, als ersten Schritt. Oder ich fange an, meinen Platz im Weltkampfdienst einzunehmen. Fange ich an, die Herrlichkeit Gottes auszustrahlen und weiterzugeben. Und somit bewege ich mich in Richtung dessen, was Gott gesagt hat. Amen. Denn dann, sagt er, indem du nach all dem handelst, was er dir gesagt hat, also indem du vorangehst, dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Amen. Halleluja. Also, das ist die Zusage der Liebe des Vaters mit dir bin ich, der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Er hat nicht gesagt, mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du stehst, sondern er hat gesagt, wo immer du gehst. Er hat auch nicht gesagt, mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du sitzt oder wo immer du liegst, sondern er hat gesagt, wo immer du gehst voran, du bewegst dich darauf zu, du träumst groß, du bist busy, deine Zeltpflöcke weit zu stecken. Amen. Du bist beschäftigt, Zeltbahnen weiterzumachen. Ja, das ist ein ganz schönes Geschäft, so Zelte zu erweitern. Da musst du eines machen. Ja. Amen. Du bewegst dich. Halleluja. Und indem du dich bewegst, ist Gott mit dir. Und wo immer du dich hinbewegst, sagt er, eingenommenes Land. Amen. Seid ihr bereit? Halleluja. Seid ihr bereit, in dieser Gewissheit mit Gott groß zu träumen und voranzugehen und Land einzunehmen? Amen. Halleluja. Okay, lass uns aufstehen zusammen. Preist den Herrn, wir wollen beten. Danke, Vater. Auch du über Livestream. Gott spricht zu dir, auch ganz persönlich. Und er zeigt dir Dinge, einfach die für dich wichtig sind. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gott will jetzt in deinem Leben Dinge verstärken. Das ist die Zeit. Er gießt seine Liebe aus, weil er Dinge verstärken will in deinem Leben. Dinge in Bewegung bringen will in deinem Leben. Weil er Dinge beschleunigen will. Danke, Vater, Herr, für dein Werk, Herr. Danke, Herr, für dein Werk, dass du uns gründest, Herr, in deiner Liebe, Herr. Dass du uns sicher machst, Herr, in deiner Liebe, Herr. Dass du uns sicher machst als deine Kinder, dass wir wissen, du stehst hinter uns, Vater. Papa, mit dir können wir über Mauern springen, Herr. Oh, Papa, in dir können wir zum Berg sagen, hebe dich hinweg und verpflanz dich ins Meer. Und was noch kein Auge gesehen hat und was noch kein menschliches Ohr gehört hat und was sich noch kein menschliches Herz vorgestellt hat, das hast du uns bereitet, die dich lieben. Wenn wir sprechen, geschieht es. Da ist Power auf den Worten deines Mundes. Da ist Power auf den Worten eines Sohnes und einer Tochter Gottes, die durch die Liebe wirksamen Glauben aktiviert sind. Halleluja. Und Vater, so bete ich heute Morgen, Herr, dass du unserem Glauben Flügel verleihst, Herr. Jedem Einzelnen. Streck dich einfach mal aus. Halleluja. Einfach als Zeichen. Deine Hände sind jetzt deine Flügel. Danke, Heiliger Geist, dass du mit deiner Liebe unter unseren Flügeln bläst heute Morgen, Herr. Und dass du unserem Glauben Flügel verleihst, Herr. Herr, dass du in unserem Herzen ganz neu diese Gewissheit erneuerst, Herr, dass wir durch dich Großes bewirken können, Herr. Dass wir durch dich Gewaltiges bewirken können, gemäß der Berufung und der Bestimmung, die du für jeden Einzelnen von uns hast, Herr. Es geht nicht darum, es mit Zahlen oder Quantitäten zu messen, sondern es geht darum, dass du gemäß dem Vollmaß der Berufung Gottes für dein Leben lebst. Es geht darum, dass du deine Zeltpflöcke genauso weit steckst, wie Gott will, dass du deine Zeltpflöcke weit steckst und er sagt dir, stecke sie noch weiter. Halleluja. Denke noch größer. Lass dein Glauben abheben. Halleluja. Träume groß. Vater, ich setze es frei gerade jetzt, Herr. Herr, dass Träume in den Söhnen und Töchtern aufsteigen. Dass Träume neu aktiviert werden, Herr. Dass neue Dinge in Herzen fallen, Vater. Herr, dass Dinge, Herr, die wir vielleicht nicht gewagt haben, bis zu diesem Zeitpunkt uns zu wünschen oder sehen zu wollen und wo unser Glaube scheinbar bisher wie nicht ausgereicht hat. Danke, Herr, dass du jetzt unserem Glaube Flügel verleihst in dieser Zeit, Herr. Herr, und dass du diese Dinge jetzt in unser Herz fallen lässt, Herr. Herr, verbunden mit einem großen Frieden, Herr. Nicht mit Stress oder irgendwas, Herr. Und auch nicht, weil wir wissen, ja, wie es funktioniert oder wie es gehen wird, sondern einfach, weil wir wissen, du hast es uns ins Herz gelegt und der, der es wollen bewirkt hat, der wird auch das Vollbringen bewirken. Wie auch immer es geschieht, es wird passieren. Es wird wirksam werden. Herr, wir sind entschieden, Herr. Wir sind entschieden, vorwärts zu gehen, Herr. Wir sind entschieden, unseren Platz einzunehmen, Herr. Wir sind entschieden, uns gebrauchen zu lassen, Herr. Und den Rest machst du, Herr. Du legst uns Träume ins Herz. Danke, Vater. Danke, Vater. Gerade jetzt. Halleluja. Danke, Jesus. Was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was in kein menschliches Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Er erweitert dein Denken. Er erweitert deine Zeltpflöcke. Halleluja. Schau einfach auf ihn. Gerade jetzt fallen Dinge in dein Herz. Gerade jetzt wirst du Dinge vielleicht wahrnehmen. Vielleicht ist es auch so, dass manche Dinge wird Gott dir einfach morgen, wenn du deine persönliche Zeit wieder mit Gott hast, wird er dir Dinge weiter zeigen. Aber gerade jetzt, glaube ich, sät er diesen Samen in dein Herz. Groß zu denken, groß zu sehen, groß zu träumen. Halleluja. Dinge zu sehen. Halleluja. Darauf zuzugehen. Halleluja. Nicht realistisch zu sein unbedingt. Amen. Weißt du, du musst nicht realistisch sein. Sondern du brauchst den Glauben Gottes und der ist in dir durch Jesus. Amen. Halleluja. Er hat gesagt, habt Glauben Gottes. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Und er macht das Unmögliche möglich. Danke, Herr. Danke, Herr, für eine Atmosphäre, gerade jetzt hier im Raum, eine Atmosphäre des Großträumens, Herr, des Großdenkens. Danke, Herr, für eine Atmosphäre von fliegendem Glauben. Halleluja. Von Glauben, der Flügel hat, Herr. Oh, danke, Herr, dass wir hier im Glory Life Zentrum Stuttgart, Herr, dass wir eine Gemeinde sind, Herr, von Träumenden. Halleluja. Und du hast es verheißen, im Psalm 126, wenn der Herr die Gefangenen zieht uns nach Hause führt, werden wir sein wie die Träumenden. Das heißt, wir sind bestimmt, in dieser Zeit Träumende zu sein. Denn du willst die Gefangenen nach Hause bringen. Du willst die Verlorenen nach Hause bringen. Und deswegen müssen wir wie die Träumenden sein, Herr. Halleluja. Und wir wollen wie die Träumenden sein. Sag mal, ich will ein Träumender sein oder eine Träumende. Halleluja, ich will groß träumen. Sag mal, danke, Heiliger Geist, dass du in mein Herz hinein die Fähigkeit legst, groß zu träumen. Danke, dass du in mir das Wollen legst und dass du das Vollbringen bewirkst. Danke, dass du mir zeigst, wo ich anfangen soll. Ich bin entschieden, anzufangen. Nicht übermorgen, nicht morgen, sondern heute. Jetzt. Amen. Jetzt geht's los. Amen. Sag mal. Ja, okay, gib dem Herrn einen Applaus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Sag mal zu deinem Nachbarn, jetzt geht's los. Halleluja. Und dann gebe ich dir zum Schluss wirklich die Hausaufgabe, dass du ganz bewusst Gott fragst, wo er dich positioniert hat. Hört mir gut zu. Hausaufgabe, du fragst ganz bewusst Gott, wo hast du mich positioniert? Wo bin ich schon positioniert, um die Welt zu verändern? Wo möchtest du mich vielleicht weiter bewegen, um die Welt zu verändern? Wo möchtest du, dass ich meinen Platz einnehme, überhaupt erst beginne, mich zu positionieren, um die Welt zu verändern? Wo möchtest du mich haben? Und dann triff die Entscheidung, dich zu positionieren. Halleluja. Sag einfach, hier bin ich, Herr. Wo? Genau. Ja, Amen. Hier ist gut. Ja. Sag nochmal, hier bin ich, Herr. Du zeigst mir, wo ich mich einbringen kann. Um die Welt zu verändern. Mit dir und für dich. Ich bin willig am Tag deiner Macht. Und dieser Tag ist jetzt. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Gott hat Gewaltiges vor. Geben wir ihm nochmal einen Applaus. Danke, Jesus. Oh, Rabasika, da, da, da, da, da, da, da, da. Oh, komm, lass uns nochmal in Sprachen beten. Oh, Rabasia, da, da, da, da, Bashia, da, da, da, da, da. Oh, Rabasia, da, da, da, Bashia, da, da, da, da, da, da. Oh, Rabasia, da, da, da, da, Bashia, da, da, da, da, da, da, Bashia, da, da, da, da, da. Oh, Rabasia, da, da, da, Bashia, da, da, da, Bashia, da, da, da, da, da, da, da. Oh, Vater, wir danken dir, Herr, dass du Gewaltiges vorhast in unserem Land, Herr, in unseren Nationen, Herr. Herr, in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien, England, Ukraine, Europa, Herr, danke, Herr, weltweit, Herr, danke, Herr, für deine Pläne in dieser Zeit, Herr, für deine Pläne der Erweckung, Herr, für deine Pläne der Kraft, Herr, für deine Pläne der Macht, Herr, für deine Pläne des Übernatürlichen, Herr, der Zeichen und der Wunder, Herr. Wir danken dir, Vater, Herr, dass du diese Pläne verwirklichst, Herr. Wie es heißt, Habakuk 3, Vers 2, inmitten der Jahre belebe es, inmitten der Jahre mach es offenbar. Halleluja, lass es jetzt offenbar werden in unserer Nation. Herr, lass dein Wirken mächtig offenbar werden in unseren Nationen, Herr. Halleluja, Herr. Halleluja, Herr. Und lass uns dabei nicht vergessen, Herr, dass es durch jeden Einzelnen von uns geschieht, Herr. Dass jeder Einzelne wichtig ist, Herr. Herr, du wirkst mächtig in unseren Nationen. Und das bedeutet gleichzeitig, dass du mächtig wirkst im Leben jedes Einzelnen, Herr. Jedes Einzelnen hier. Jedes Einzelnen über Livestream. Jedes Einzelne, der die Botschaft nachher hört. Danke, Herr, dass jetzt die Zeit ist, wo du mächtig wirkst, Herr. Bei jedem Einzelnen, durch jeden Einzelnen, in jedem Einzelnen und damit in der Umgebung jedes Einzelnen und damit in der Nation jedes Einzelnen und damit auf dem Kontinent jedes Einzelnen. Danke, Vater, Herr, dass du groß denkst, Herr, und dass du uns mit deinem Denken vereinst, Herr, in dieser Zeit, Herr. Halleluja, Herr. Oh, wir sagen, Heiliger Geist, gieß deinen Geist aus, gieß deinen Geist aus. Komm, lass uns nochmal eine Minute wirklich Fürbitte tun, dass der Heilige Geist, sein Geist, dass das sein Geist ausgegossen wird, einfach über den Menschen, die ihn noch nicht kennen, über den Verlorenen, über allem Fleisch. Joel 3, Vers 1, in den letzten Tagen gieße ich meinen Geist aus, auf alles Fleisch, Halleluja, auf alles Fleisch in Deutschland, auf alles Fleisch in Europa. Oh, wir sagen, Heiliger Geist, gieß deinen Geist aus. Komm, erheb deine Stimme, erheb deine Stimme. Oh, erheb deine Stimme. Oh, oh, fall mit deinem Feuer, Heiliger Geist. Oh, fall mit einer Explosion deines Wirkens, Herr. Oh, fall, Heiliger Geist, mit Zeichen und Wundern. Oh, fall, Heiliger Geist, mit machtvollen Taten, Herr. Oh, fall, Heiliger Geist, mit einem mächtigen Wirken, Herr. Oh, fall, Heiliger Geist. Fall, Heiliger Geist. Fall, Heiliger Geist. Fall, Heiliger Geist. Fall, Heiliger Geist. Oh, fall, Heiliger Geist. Oh, Rabasika mama mashika da da la basanda da da da da da. Oh, Rabasika da da la basika da da da da da da da. Oh, Rabasika da da la basika da da da da da da. Oh, Vater, lass dies die Zeit sein, Herr. Oh, oh, oh, shekana mando korabo. Oh, Herr. Oh, Shekarara, oh, Rabasakarara, oh ja, umfasse mal wirklich mit deinem Glauben diese Hoffnung, die die Gemeinde Jesus seit Jahren, seit Jahrzehnten hat. Aber, weißt du, umfasse es mal mit deinem Glauben. Erweckung für unser Land, Erweckung für Europa. Jetzt, jetzt, oh, jetzt ist die Zeit. Halleluja! Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Halleluja. Oh, der Geist Gottes wirkt. Halleluja. Weißt du, auch Gebet ist ein wichtiger Teil, deinen Platz einzunehmen. Das habe ich vorher noch gar nicht erwähnt, aber das wäre sehr, sehr wichtig. Halleluja. Weißt du, du nimmst deinen Platz ein im Gebet, auch im Gebet für Erweckung, im Gebet für die Menschen um dich herum. Also auch dadurch veränderst du die Welt. Das Gebet, die Gebetsteams hier bei Glory Life, sie verändern die Welt. Gebet verändert die Welt. Keine Erweckung ohne Gebet. Halleluja. Ja, genau, es können sich noch mehr Gebetsteams bilden bei Glory Life. Halleluja. Wir haben schon Gebetsteams, aber es können noch mehr Gebetsteams werden. Halleluja. Weißt du, dieses Haus soll ein Haus des Gebets sein. Halleluja. Gebet ist die Voraussetzung für das Wirken Gottes. Gebet ist das Benzin. Der Heilige Geist ist das Feuer. Aber ohne Benzin keine Explosion. Ohne Benzin kein Feuer. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr. Danke, Jesus, für den Geist des Gebets, Herr. Oh, ja, fall mit dem Geist des Gebets. Ei, ei, ei. Fall mit dem Geist des Gebets. Fall mit dem Geist des Gebets in dieser Zeit, Herr. Halleluja. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Halleluja, Herr. Nimm einfach diese Decke weg vom Thema Gebet, wo Christen dieser Lüge noch glauben, dass Gebet anstrengend ist, weil man einfach immer redet und nichts sieht oder scheinbar nichts spürt. Wenn man, ja, während du betest, siehst du es ja noch nicht zwangsläufig. Ja, du bist in deinem Zimmer und du siehst nichts, du hörst nichts, aber du betest und dann denkst du, das ist anstrengend. Ich sag dir, nein, Gebet im Glauben ist, während du es betest, siehst du es mit deinem inneren Auge. Während du es betest, ist es vor dir. Während du es betest, ist diese Gewissheit in dir. Es kommt hervor. Es wird sichtbar. Da ist Freude im Gebet. Da ist Durchbruch im Gebet. Da ist Herrlichkeit im Gebet. Halleluja. Halleluja, Jesus. Oh, Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Oh, wir preisen dich. Wir preisen dich für dein Wirken. Wir preisen dich für diese Bewegung deines Geistes, Herr. Wir preisen dich, Herr, für die Errettung von Seelen, Herr. Wir preisen dich, Herr, für Zeichen und Wunder, Herr. Wir preisen dich für die Veränderung, Herr, ganzer Familien. Herr, wir preisen dich für die Veränderung ganzer Orte, Herr. Wir preisen dich für die Veränderung ganzer Bevölkerungsgruppen, Herr. Wir preisen dich für die Veränderung ganzer Bereiche der Gesellschaft, Herr. Wir preisen dich, Herr, für die Veränderung deines Geistes, die in dieser Zeit orchestriert wird, Herr. von dir, gemeinsam mit deinen Engeln, Herr. Danke, Vater, dass du in dieser Zeit dieses Werk tust, Herr, dass es denen, die es hören, in beiden Ohren gelten wird, Herr. Halleluja, weil es so gewaltig ist, Herr, weil es so nie da gewesen ist, Herr, weil es so nie gehört ist, weil es so nie gesehen ist, Herr. Danke, Vater, dass du es in dieser Zeit tust, Herr. Danke, Herr, dass du deinen Geist ausgießt und danke, Herr, dass es nicht zu stoppen ist, Herr, sondern dass es immer weitergeht, Herr, immer stärker wird, Herr, immer mehr wird, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Halleluja. Wow. Wow. Oh, da ist Feuer im Raum. Oh, da ist Explosion im Raum. Halleluja. Explosivkraft in dir. Du bist diese Bombe, die jetzt gezündet wird. Du bist diese Bombe, die jetzt explodiert. Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, preist den Herrn. Sag zu deinem Nachbarn, du bist die Bombe, die jetzt explodiert. Amen. Halleluja. Halleluja. Und dann lass uns nochmal Platz nehmen jetzt an der Stelle und dann lass uns jetzt an der Stelle ein explosives Saatkorn sehen. Amen. Ein Saatkorn für Erweckung. Halleluja. Ein Saatkorn in den Boden der Erweckung. Ein Saatkorn in eine Explosion der Kraft und der Herrlichkeit Gottes in unserem persönlichen Leben, aber auch in unserem Land. Lass uns wirklich im Glauben ergreifen, dass dieses Saatkorn, das wir heute Morgen sehen, wirklich genauso explosiv Frucht bringt, wie unsere Gebete explosiv Frucht bringen, wie das Wirken des Heiligen Geistes explosiv Frucht bringt, so auch dein Saatkorn, das du säst, weil der Heilige Geist es nimmt und es benutzt in diesem Boden der Explosion und er wird es explodieren lassen und 30, 60, 100-fache Frucht wird wenig sein im Vergleich zu dem, was hervorkommt. Halleluja, weil im Wort Gottes gibt es ja die Verheißung, er wird euch 1000-mal mehren, er wird euch 1000-fach hinzufügen. Halleluja, also explosives Saatkorn in explosivem Boden bringt explosive Frucht. Amen. Jetzt muss nur noch den Heiligen Geist fragen, was ist mein Saatkorn, das du mir heute Morgen zu geben gibst? Was ist das Saatkorn, das du mir anvertraut hast, das ich heute Morgen geben soll? Frag ihn einfach und dann tust du, was er dir gezeigt hat. Wenn du live hier vor Ort bist, wir geben dir Eimer durch. Du kannst einfach in bar geben, wenn du Bargeld dabei hast. Du kannst aber auch eine Verpflichtungserklärung nutzen, die unter deinem Stuhl ist und kannst es in den nächsten Tagen überweisen, was er dir gezeigt hat. Die eine Hälfte von der Verpflichtungserklärung tust du in den Eimer rein, die andere nimmst du mit nach Hause mit der Kontonummer. Dann hast du genauso gegeben, wie die, die in bar gegeben haben. Also tut das, was dir der Heilige Geist zeigt. Diejenigen, die über Livestream zuschauen, haben die Infos eingeblendet. Du kannst entweder per Überweisung geben oder du kannst per PayPal geben oder du kannst per Kreditkarte geben. Ja, dazu musst du auf unsere Homepage glorylife.net gehen und dort kannst du die Kreditkartendaten eingeben. Also tu das, was er dir gezeigt hat. Tu es mit dieser explosiven Freude, weil ein fröhlichen Geber liebt Gott. Weil so explosive Freude bringt explosive Frucht. Amen. Halleluja. Lass es uns durchgeben und lass uns tun, was der Heilige Geist uns gezeigt hat. Preis den Herrn. Halleluja. Wow. Wow. Halleluja. Für alle Österreicher, die über Livestream wahrscheinlich zum großen Teil zuschauen, ihr könnt euch noch anmelden. Nächste Woche sind wir in Österreich am Samstag. Herrlichkeits- und Aktivierungstag. Söhne der Herrlichkeit. Teil 1. Ja. 10.30 Uhr bis 19 Uhr in St. Pölten im Himmelswerk, so heißt die Gemeinde. Dort vor Ort einfach auf unserer Homepage siehst du die Adresse. Und dann, aber wichtig ist, dass du dich voranmeldest, kostet nichts, aber melde dich an und sei dabei nächsten Samstag. Wir freuen uns auf dich. Das wird auch wieder mächtig, gewaltig werden. Gerade diese Aktivierungstage, wir haben es gestern wieder erlebt, sind etwas so Mächtiges, Gewaltiges. Das lohnt sich auf jeden Fall, es nicht zu verpassen. Okay? Jetzt habe ich dir noch ein Zeugnis, das wollte ich schon länger vorlesen, es ist wirklich stark. Unser dritter Sohn, schreibt hier jemand, ist im März 2022 geboren worden. In der Schwangerschaft ist im Ultraschall einseitig ein erweitertes Nierenbecken aufgefallen. Als unser Sohn 3 Wochen alt war, kam ich mit ihm in die Heilungsräume. Natürlich hoffte ich auf ein Wunder. Im dritten Heilungsraum dann hatte eine Mitarbeiterin ein Bild. Sie sah eine kleine Niere in der Hand Gottes. Das war ein Bild genau für uns. Wir durften erleben, dass bei jeder Kontrolle das Nierenbecken etwas kleiner wurde und konnten nun in diesem April die Kontrollen abschließen, da sich per Ultraschall keine Vergrößerung mehr zeigte. Ich bin Gott so dankbar. Auch sonst durften wir Gottes Versorgung erleben. Halleluja. Und hier ist jetzt auch vor ein paar Wochen erst ein Zeugnis gekommen, das sich noch auf ein Wunder passiert bezieht, das bereits im Jahr 2014 passiert ist in einem unserer Gottesdienste, noch in Kirchentellensfurt. Ja, hier schreibt jemand, am zweiten Weihnachtsfeiertag 2012 verletzte sich mein Nachbar nachts durch einen Verkehrsunfall sehr schwer am Kopf. Er wurde durch einen Rettungshubschrauber nach Ulm in die Uniklinik geflogen und am Kopf notoperiert. Die Ärzte hatten keine oder wenig Hoffnung, was sein Überleben betraf und teilten dies seiner Familie mit. Er wurde zuerst in ein künstliches Koma gelegt. Danach wurde er langsam wieder zurück ins Leben geholt. Darauf musste er sich erholen und später in einer Reha-Klinik mühsam alle Funktionen wie beispielsweise Sprechen und Gehen erneut erlernen. Das Erlernen dauerte circa ein Jahr. In dieser Zeit beteten wir zu Gott, dass er ihn bitte heilen möge. Circa zu Ostern 2014 nahm ich diese Person mit nach Kirchentellensfurt zum Heilungsgottesdienst von Glory Life. Dort wurde zur endgültigen Heilung für ihn gebetet und ihm die Hände aufgelegt. Heute arbeitet die Person wieder in Vollzeit, ist verheiratet und hat seit neuestem 2 kerngesunde Kinder. Den Aussagen beider damaligen betreuenden Krankenschwestern zufolge war es für sie ein Wunder, dass der Patient wieder so genesen konnte. Sie können es heute noch nicht realisieren, dass diese Person wieder selbstständig voll am Leben teilhaben kann und es wieder genießen kann. Gott hat ihn durch Jesus geheilt. Preis und Ehre sei Gott. Amen. Halleluja. Gott ist gut. Halleluja. Preis den Herrn. Habe ich nicht vorher Frank und Natascha gesehen? Frank, willst du mal ganz kurz erzählen, dieses Wunder der Familienzusammenführung. Ist es okay? Soll ich es vorlesen? Soll ich es lieber vorlesen? Okay. Also gut. Der Frank hat ein Wunder erlebt, ein gewaltiges Wunder, Halleluja, das ist Hammer. Er schreibt hier, ich heiratete jung und mein Sohn Marvin wurde geboren. Nach nur 9 Monaten endete die Ehe, weil meine damalige Frau mit einem anderen Mann ihre Wege ging. Nach einem Jahr wurde die Ehe geschieden und ich sah meinen Sohn 28 Jahre nicht mehr. Ich hatte keine Anhaltspunkte, wo Marvin denn leben könnte und ob es ihm gut ergeht. Ich hatte immer die Hoffnung, dass ich meinen Sohn irgendwann wieder sehen könnte. Die Jahre vergingen und ich trug Marvin immer in meinen Gedanken und in meinem Herzen. Dies tat sehr weh. Und als ich mit 40 Jahren zum Glauben an Jesus Christus kam, fing ich an, für ein Wiedersehen zu beten. Ich heiratete eine wundervolle Frau, Natascha, mit der ich den Glauben an Jesus täglich leben kann und auch sie übergab ihr Leben dem Herrn. Eines Tages vor einigen Monaten trainierte Natascha auf dem Hometrainer, als sie plötzlich Visionen vor Augen bekam. Sie wurde sehr müde, legte sich zum Ruhen. Sie sah eine Kirche und einen Brunnen und das sehr deutlich. Dies erzählte sie mir und sagte nur, ich weiß allerdings nicht genau, wo diese Kirche ist, aber ich habe den Eindruck, dies ist in Deutschland. Ich muss dazu sagen, sie haben zu dem Zeitpunkt in der Schweiz gelebt. Nach ungefähr 3 Monaten fuhren wir wieder ins Glory Life nach Filderstadt, wurden gestärkt im Gottesdienst. Im Café der guten Worte sprach mich ein Glaubensbruder an, mit dem ich vor circa einem Jahr einmal über meinen und seinen Job gesprochen hatte. Er sagte, dass er einen Bekannten hätte, der dringend Fachpersonal benötigt, aber keiner meldet sich auf Inserate. Ich sagte zu ihm, wir leben doch in der Schweiz und haben dort unser Leben. Daraufhin sagte er, vielleicht nicht mehr lange. Dies sagte er ganze 3 Mal im Laufe unseres Gesprächs. Meine Frau Natascha kam und setzte sich rechts neben mich und sie sagte, Schatzi, ich muss dir etwas sagen. Was denn, fragte ich, und sie erzählte mir, dass sie sich in Tübingen in einer Modefirma beworben hat. Als der Glaubensbruder dies hörte, musste er lachen und ich fragte ihn, warum. Und dann sagt er, ich habe dir ganz vergessen, dass dieser Bekannte seine Firma in Tübingen hat, der einen Job sucht. Also Termin gemacht, ich muss es ein bisschen kürzen jetzt. Auf jeden Fall sind sie dann nach Tübingen gegangen, haben festgestellt, dass die Firma von der Natascha nur einen Steinwurf weit entfernt liegt von der Arbeitsstelle vom Frank. Sie haben beide die Arbeitsstelle bekommen, sind nach Tübingen gezogen und haben dort ihren Job, sind jetzt hier bei Glory Life. Und haben dann auch eine Wohnung gefunden und so weiter. Aber jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Das ist schon ein Wunder für sich. Als sie dann hier waren, hat er vor einigen Tagen, schreibt er, saß ich auf dem Sofa und hatte den Eindruck, meinen Sohn Marvin ein paar Zeilen zu schreiben. Dies tat ich dann auch. Ich hatte das Verlangen, ihn noch heute zu sehen, obwohl dies unwahrscheinlich schien. Ich sah im Internet einen Bericht, wo auch Marvin abgebildet war. Er und seine Ehefrau teilen ein Hobby und helfen einem befreundeten Paar im Betrieb aus. Und es stellte sich raus, dass sie in Kirchheim unter Teck wohnen. Kirche am Unterteck. Ohne darüber nachzudenken, fuhr ich nach Kirche am Unterteck, wo ich an der besagten Adresse Marvins Ehefrau traf, die ich nur von Fotos im Internet kannte. Ich lief ins Geschäft hinein, sagte freundlich zu ihr, hallo, ist Marvin da? Sie antwortete, ja, Marvin ist auch hier. Marvin, kommst du mal bitte, hier ist jemand für dich. Marvin kam tatsächlich und stand wie festgemeißelt vor mir. Wir schütteln uns die Hände und er sagte, schön, dass du da bist. Und so weiter. Während wir uns die Hände schüttelten, sahen wir beide Nadja an und ich sagte zu ihr, jetzt weißt du, wer ich bin. Nadja ging, also die Frau von seinem Sohn, ging 3 bis 4 Schritte zurück, musste sich hinsetzen, da sie mit den Tränen kämpfte. Sie sagte zu mir, ich habe Marvin in letzter Zeit öfters ermutigt, dich zu suchen. Und jetzt bist du da. Ist das nicht stark? Amen. Das ist Familienzusammenführung. Nun, nach 28 Jahren der Suche habe ich meinen Sohn wiedergefunden und Marvin hat endlich seinen Vater an seiner Seite. Halleluja. Nun können unsere Seelen gesunden. Amen. Danke, Jesus. Wolltest du noch was sagen? Okay. Komm mal. Halleluja. Komm her. Halleluja. Kannst du das Mikro anmachen, bitte? Okay. Und dein Sohn sieht dir wirklich ähnlich, habe ich gesehen auf dem Foto. Ja, ist wie ein Zwilling. Und ich werde Opa. Wow. Halleluja. Gerade rechtzeitig den Sohn wieder gefunden. Amen. So wunderbar. So stark. Jetzt segnen wir die Sammlung, Vater. Wir danken dir von ganzem Herzen für jeden, der gegeben hat. Danke, dass du diese Saatkörner multiplizierst, Herr, dass sie Frucht bringen. 30, 60, 100-fach. In Jesu Namen. Und 1000-fach. Amen. Amen. Segnen wir die Tücher. Halleluja, Vater, danke, Herr, dass deine Kraft sich auch durch die Tücher multipliziert, wo immer diese Tücher hingelegt werden, Herr. Danke, dass da Kraft von oben fließt, Herr. Heilung, Wunder, Befreiung, Herr. Neues Leben. Ja, wirklich, du bist der Planer des Wunders. Und so wie du Marvin und seinen Vater übernatürlich zusammengeführt hast, so kannst du Wunder orchestrieren, auch wenn die Substanz deiner Herrlichkeit in das Leben von Menschen eindringt, Herr. Und so danke ich dir, Herr, dass diese Substanz der Herrlichkeit Gottes, wo auch immer sie, diese Tücher hingelegt werden, eindringt in die Menschen der Leben, Herr. In die Leben der Menschen, so rum. In die Leben der Menschen und dort Wunder bewirkt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Sabrina, komm nach vorne. Halleluja. Sabrina hat noch was ganz Wichtiges für euch. Weißt den Herrn. Mikrofon. Ja. Amen. Halleluja. Ja, ich würde euch bitten, einfach noch mal ganz kurz aufzustehen. Halleluja, ja. Ich habe es heute so im Herzen, einfach noch ganz kurz über unseren Gott zu sprechen. Über unseren Gott, der liebende Vater im Himmel ist. Der Gott, der wirklich die ganze Welt in der Hand hält. Der Gott, der wirklich alles erschaffen hat. Der Gott, der Mächte, Königreiche, Regierungen, Länder wirklich sich unterworfen hat. Der Autor von dieser Welt ist, der Autor von deinem Leben ist. Dieser Gott ist der liebende Vater. Der liebende Vater. Der liebende Vater. Und ich glaube, dass hier Menschen sind, die sich sehnen nach diesem liebenden Vater. Ich glaube, du hattest vielleicht keinen liebenden Vater. Du hattest vielleicht mit Ablehnung zu kämpfen in deiner Kindheit. Und du hast wirklich, du denkst, es ist zu wahr, um gut zu sein. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Und ich sage dir wirklich heute, dein Vater, dein liebender Vater steht da mit ausgebreiteten Armen. Er ist da, er wartet auf dich, er wartet auf dich als sein liebendes Kind, dass du zu ihm kommst. Komm zu ihm. Komm an sein Herz. Er will dich lieben. Er will dich lieben. Er will, dass du dich von ihm lieben lässt. Er will diese Liebe in dein Herz ausgießen. Er will diese Liebe in dein Leben ausgießen. Er will, dass diese Liebe deine Beziehungen heilt. Er will, dass diese Liebe dein Leben durchdringt. Und diese Einladung ist heute da für dich. Ganz persönlich für dich. Die persönliche Einladung des Vaters im Himmel geht heute aus an dich, die du getrennt von ihm lebst, der du sagst, ich sehne mich nach dir, aber wie komme ich nach zu dir? Dieser Schrei ist in deinem Herzen. Du schreist nach deinem Gott und dein Gott lädt dich heute ein, zu ihm zu kommen. Er hat den Weg frei gemacht. Er hat den Weg frei gemacht, weil sein Sohn ist der einzige Weg zu diesem Vater. Sein Sohn Jesus Christus ist der Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Es ist irrelevant, ob du getauft wurdest als Baby, ob du ein gläubiges Leben gelebt hast, ob du fromm bist, ob du irgendwelche Sachen machst, ob du fastest, ob du Geld gibst. Das ist alles irrelevant. Das Einzige, was zählt, ist Jesus. Jesus ist der Weg zum Vater. Es gibt keinen anderen Weg, keine Religion, keinen anderen Weg. Nur durch Christus ist der Weg zum Vater möglich. Und Jesus starb vor 2000 Jahren für dich am Kreuz, weil dein Leben, deine Sünde, dein Leben trennt dich von ihm. Weil Gott wollte uns eine persönliche Entscheidung geben. Er hätte uns schaffen können als Marionetten, wo er sagt, okay, ich plane das, jeder kommt zu mir. Nein, er hat dir einen freien Willen gegeben, diesen Weg zu gehen. Er hat dir einen freien Willen gegeben, dieser Einladung zu folgen. Und heute steht diese Einladung im Raum. Komm durch meinen Sohn zu mir. Lass dir deine Sünden vergeben, weil Christus starb am Kreuz vor 2000 Jahren. Er trug die Bestrafung für dich und mich, für all die Sünden, die wir getan haben. Er trug's am Kreuz und er ist dort gestorben und nach 3 Tagen wieder auferstanden. Oh, danke, Herr. Halleluja. Oh, und ja, alles, was wir tun müssen, ist Ja zu sagen. Ja zu sagen. Ja, Papa, ich komme heute zu dir. Papa, ich nehme dein Geschenk an. Und Jesus, vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe. Ich tue Buße, ich kehre um und will ab heute ein neues Leben beginnen mit dir, Jesus, in deinen liebenden Armen, Vater. Ich will in deine liebenden Arme sein, in deine liebenden Augen schauen. Und ich bitte euch jetzt, eure Augen zu schließen und wirklich, wenn das dich betrifft, wenn du heute diese Entscheidung treffen möchtest, wenn du heute wirklich diesen Schritt gehen möchtest, dann bitte ich dich, gib mir ein Handzeichen. Ich möchte gern mit dir und für dich beten, dass du diesen Weg mit Jesus heute gehen kannst. Trau dich. Es ist ein Schritt. Du darfst mir ein Handzeichen geben und ich bete mit dir und für dich. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Weil, ja, es ist jetzt, jeder muss es für sich selber entscheiden. Die Einladung ist heute da für dich. Du bist geliebt. Der Vater sehnt sich nach dir persönlich. Und keiner kann diese Entscheidung für dich treffen. Du kannst nicht sagen, mein Opa war Pfarrer. Es ist egal, was dein Opa war. Es geht um dich. Es geht um dich, um dein Herz, um deine Beziehung mit dem Vater. Und wenn du heute in diese Beziehung eingehen möchtest, dann gib mir ein Handzeichen. Ich möchte so gern mit dir beten. Ja, wo wir einfach Jesus bitten, uns zu vergeben. Und wenn du dieses möchtest, dann ja, gib mir einfach ein Handzeichen. Zeig mir, wenn du heute die Vergebung deiner Sünden annehmen möchtest, wenn du heute in die Beziehung mit dem Vater eintreten möchtest, dann ja, komm und zeig mir deine Hand. Jesus möchte so gern, Jesus liebt dich so sehr. Er möchte dir heute ein neues Leben geben. Das Alte wird vergangen sein. Er verspricht dir ein neues Leben in der Liebe, in Freiheit, in Freude. Halleluja, heute ist deine Chance. Heute ist deine Chance. Halleluja. Ja, und ihr dürft jetzt gern einfach mit mir beten oder auch am Livestream. Wenn du es im Herzen hast, dann kannst du mit mir beten. Schließ die Augen und sag einfach, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Sei der Herr meines Lebens. Ich will dir ab heute nachfolgen. Danke, dass du mir jetzt alles vergibst. Danke, dass das Alte vergangen ist und das Neues geworden ist. Danke, Papa, dass ich ab heute bei dir sein darf. Danke, dass du mich nie mehr verlassen wirst. Danke, Jesus. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ja, und wenn du dieses Gebet hier im Raum zum ersten Mal gebetet hast oder auch am Livestream, dann komm gern nochmal zu uns vor oder schreib uns deine E-Mail. Wir würden so gern dich kennenlernen, gern für dich beten und dich einfach ermutigen, wie du mit Jesus weitergehen kannst. Amen.